Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von Y-Oak. Die Pink Mountaintops sind dabei. Musik von Tommy Guerrero, von den Pearlfishers, von Hearts Revolution und auch von den Woods. Eben gerade schönster Retro-Soul von Maya, nicht von Maya Hawthorne. Das klang ein bisschen wie Maya Hawthorne. Das war Bärenhoft, ein Mensch aus Oslo, aus Norwegen, der mit Islander oder Islander wahrscheinlich dann ausgesprochen, glaube ich, schon sein ziemlich vieltes, ziemlich häufiges Album veröffentlicht hat. Aber hierzulande noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist, das dürfte sich mit diesem Album auf jeden Fall ändern. Freedom hieß sein Track gerade eben und wir bleiben musikalisch im hohen Norden. Aus Dänemark kommt Broken Twin alias Maike Voss Romme. Die veröffentlicht mit May diese Tage ihr Debütalbum. Daraus hören wir den Track Sun Has Gone. Ziemlich ruhige und auch ziemlich düstere Stücke gibt es zu hören auf dem Debütalbum May von Broken Twin, einer Singer-Songwriterin aus Dänemark. Eben gerade der Track Sun Has Gone, der hier zu hören war. Sepia Tone oder wahrscheinlich Sepia Tone ausgesprochen, sind zum einen Hugo Reyes, der ist Australier und Gründungsmitglied von den Bad Seeds, aber auch Mitglied bei diversen anderen Bands, zum Beispiel Hugo Reyes and the True Spirit, sind da wahrscheinlich bekannt. Und zweite im Bunde ist Marta Kolika, die ist Sizilianerin und spielt, wenn sie nicht selbst Solomusik macht, auch Keyboards bei der Band von John Parrish. Die beiden sind also Sepia Tone, haben mit Echoes on eine Platte veröffentlicht, von der wir hier den Track hören, Double Life. try to explain. What should I believe? A storm is breaking. The first drops fall. You said you changed. It doesn't look that way. Hugo Reyes und Marta Kolika sind Sepia Tone. Echoes On heißt ihr neuestes Album und wir hörten den Track Double Life. Tommy Guerrero kommt aus San Francisco, ist dort eine Skateboard-Legende, hat irgendwie das richtig professionell betrieben, inzwischen auch dann so einige Firmen aufgemacht, Skateboards vertrieben, wahrscheinlich auch selbst designt und so weiter und so fort, macht aber auch Musik und veröffentlicht diese Woche mit No Man's Land ein neues Album, davon hier der Track The Last Stand. Guerrero in den 80ern mit seiner Bones Brigade, seiner Skateboard-Truppe, ziemlich bekannt geworden, macht auch Musik. No Man's Land, sein neues Album, klingt so ein bisschen nach altem Mowax-Sound. Wer das Label aus den 90ern noch kennt, der hat hier vielleicht einiges wiedererkannt. Es klingt alles ziemlich oldschool, was Tommy Guerrero macht. Kein Wunder, der ist auch schon einen Tick älter. Wahrscheinlich auch kein Skateboarder mehr, zumindest kein Aktiver, wenn die Knochen enthalten sollen, sondern wie gesagt, 1000 Sasser, musikalisch, geschäftlich unterwegs. Eben gerade sein Track The Last Stand und wir nochmal rein hier in dem Album von Tommy Guerrero. Song heißt Hombre sin Nombre. Coming down the road for me. No, I don't. I Don't Want to Know About It. Das waren die Pearl Fishers, eine Band aus Glasgow. Um den Sänger und Songschreiber, wie heißt er noch hier? Scott mit Nachnamen. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Das ist doch zum Haare raufen. Ich übersehe hier gleich nochmal. Auf jeden Fall hier, die Pearl Fishers haben richtig lange keine neuen Platten mehr gemacht. Open Up Your Coloring Book heißt das neueste Werk. Seit 7 Jahren ist er wieder dabei. David Scott, genau so heißt er. Irgendwie musikalisch immer zwischen, weiß ich nicht, Brian Wilson so ein bisschen auf der einen Seite, ein bisschen, weiß ich nicht, Paul McCartney auf der anderen Seite. Auf der Suche nach dem perfekten Popsong ist seine neueste Platte sehr, sehr ruhig geworden. Fast schon ein bisschen zu ruhig. Und die Melodien, die ganzen Melodiefolgen auf jeden Fall sehr experimentell gemacht oder nicht experimentell, sehr professionell gemacht, das wollte ich gerade sagen. Und manchmal auch vielleicht ein bisschen zu professionell, da fehlt mir mal hier und da so ein bisschen das Ausbrechen aus den Mustern, die man da erwarten würde. Tolle Platte auf jeden Fall, aber wer die Pearl Fishers kennt, weiß, dass sie eigentlich schon bessere Platten gemacht haben. Noch ein Track hier von David Scott aus Glasgow. Song heißt You Can't Escape the Way You Feel. You can't. Sunday Service, und das waren die großartigen Woods mit ihrem Track Shepherd. Die Woods kommen aus Brooklyn, New York und haben gerade eben mit With Light and With Love eine neue Platte veröffentlicht, ihr sechstes Album, und das ist hier Platte der Woche beim Sunday Service. Schönste Melodien, wundervolles Songwriting und das Ganze sehr, soll ich sagen, ein bisschen antik verpackt, ein bisschen ganz, ganz wenig 60s-Referenzen, aber ansonsten irgendwie alles richtig gemacht, auch beim nächsten Track, der ist dann doch locker mal 9 Minuten lang, der Titelsong von den Woods, With Light and With Love. Light and With Love. So ist dieser Song. Das ist das neueste großartige Album von den Woods, einer Band aus Brooklyn, New York, 2005 gegründet, um den Sänger, Gitarristen Jeremy Earl, übrigens auch das Label Woodsist betreibt, wo viele, viele großartige Indie-Pop-Bands aus New York ihre Platten rausbringen. Ebenfalls dabei ist dann noch Kevin Morby als Bassist, der bei The Babies auch einer großartigen Indie-Pop-Band aus New York Sänger und Gitarrist ist. Also da gibt es ziemlich Überschneidungen. Dann noch dabei am Schlagzeug Aaron Neveu und dann noch Jarvis Tavernier als viertes hier bei den Woods. Beim neuesten Album With Light and With Love ist unter anderem auch Samara Lubelski dabei an der Geige, außerdem Tim Presley von White Fence an der Slide-Gitarre und Jonathan Rado von Foxygen hilft hier unter an der Orgel aus. Also viele, viele Leute, die hier mitgewirkt haben und die neue, die inzwischen schon sechste Platte von den Woods ist wirklich richtig gut geworden. Weniger poppig, ein bisschen psychedelischer, als was man vielleicht von der Band vorher kannte, aber da auf jeden Fall beide Daumen, vielleicht sogar alle Daumen, die man hat, vielleicht noch ein paar mehr nach oben für diese Platte. Das ist aber auch hier Album der Woche beim Sunday Service. Sogar nochmal Woods mit ihrem Track Leaves Like Glass. Inside. Leaves Like Glass. Ein Track von Woods von ihrem Album With Light and With Love. Album der Woche hier beim Sunday Service. Großartiges Singer, Songwriter, Indie 60s Werk. Kann ich jedem von euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Die Band aus Brooklyn, New York. Ebenfalls aus dem Big Apple kommen Hearts Revolution. Sind zu zweit, machen eher so Synthie-Pop der besseren Sorte, haben diverse Singles und EPs veröffentlicht und jetzt ist die Zeit reif für das Debütalbum. Ride or Die heißt das. Und hier kommt Hearts Revolution mit ihr Final Destination. Revolution und bei dem Track gerade eben Final Destination. Schon so ein kleiner Vergleich zu The Go Team, was die Beats und auch den Gesang betrifft. Da haben sie sicherlich ein bisschen was sicher was abgeguckt, aber das ist auf jeden Fall ganz, ganz toll gemacht hier vom Album Ride or Die, Hearts Revolution. Hier nochmal von diesem Album der Titeltrack. I'm so excited. Summer of love. Second Summer of Love. Das waren die Pink Mountain Tops, die Band aus Vancouver um Stephen McBean und Greg Foreman haben gerade eben mit Get Back eine neue Platte veröffentlicht und ja, die klingen eigentlich auch wie gewohnt. So geht es auch mit Why Oak, letzter Song von heute von diesem Duo aus den USA, aus Baltimore um Jen Wessner und Andy Stack. Shrike heißt das neueste Werk von Why Oak und ja, der Gesang von Jen Wessner ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig. Hier kommt ihr Track The Tower und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.